immer noch die Echtesten, immer noch dieselbe Gang. Ticker Instinkt, Digga, mach hier nicht auf Persewang. Du machst sie zur Frau, ich hab sie Doggy-Style auf Handycam. Meine Air Max sind weißer als Eminem. Hanfpflanzen anpflanzen, Licht bis zur Blüte. Dein Billig Schürrückort kommt nicht in die Tüte. Ich weiß, wie der Hase läuft, ich hab niemals rumgeschleimt. Beliefert den Kundenkreis mit Siff, bis die Lunge reißt. Wir sind die Nummer 1. 8-7, meine Waage voll mit Harz, ich muss doppelt abwiegen. Tortis und Pfefferspray, mach hier nicht auf Cash is Clay. Hamburger Streetfights sind härter als MMA. Wir hängen im Wettcafé, Big City Life. Ihr tut alle, ob ihr Plan habt, aber wisst nicht Bescheid. Es ist immer noch gleich in den dunkelsten Ecken. Wir wollen Funke in den Ketten, geh dein Klunker verstecken. Es ist jeden Tag das gleiche Spiel. Auf der Straße ticken Geld verdienen. Und seit Jahren das gleiche Team. Auf der Fahne steht eins am Ziel. Wir können sagen, wir haben's riskiert. Immer gerade, egal was passiert. Dicke Wagen und bares kassieren. Wir machen Alarm, bis die Lage eskaliert. Immer noch broke, pack den Käse auf das Toast. When it's a roch, Mädels kleben auf mein Schoß. Digga, scheiß mal auf Verträge, Mann, ich regel das mit Bones. Feuer gerade 21 und mein Leben geht grad los. 3 Jahre Knast, alle warten auf ein Hit. Doch die Straße macht verrückt, weil die Lage ist gefickt. Alle Karten neu gemischt, eine gerade ins Gesicht. Mit nach vorne zum Gericht, aber sagen tu ich nix. Hasuna möchte nun kriminell aus Prinzip. Volles Magazin, jeden Tag auf der Jagd, das ist Tatsache, Brate. Dieser Part gibt dir Nacken, ich lass auspacken, wacken. Zum Scheitern verurteilt, gar kein Problem. Ich brauch nur Uhr, heißt ich frag dich wie spät. 187 ist zurück, zieht die Schutzwesten an. Lutsch mein Schwung. Es ist jeden Tag das gleiche Spiel. Auf der Straße ticken Geld verdienen. Und seit Jahren das gleiche Team. Auf der Fahne steht eins am Ziel. Wir können sagen, wir haben's riskiert. Immer gerade, egal was passiert. Dicke Wagen und bares kassieren. Wir machen Alarm, bis die Lage eskaliert. End High, immer noch fly wie die Enterprise. Früher Pampers Liga, heute Sampler 3. Bisschen Gangster-Scheiß und die ganze Menge schreit. Suche ständig Streit, schmeiß dein Fenster ein. Stell die Getränke kalt, Maxwell Stammspieler. Kreisklasse läuft, Digga, scheiß auf Verbandsliga. Weed-Kilogramm-Dealer, O2-Anbieter. Was für Arbeiten, ich liege am Strand lieber. Setz mich, bestell was, nette Gesellschaft. Nigga, was für Geld sparen, Hamburg ist ne Weltstadt. Hier ist es kalt, aber alle Wurzel knapp bekleidet. Ich leg sie flach, egal ob 18 oder Anfang 30. Häng auf Prime TV und nicht MTV. Heißt das 7 Straßenbande, das Champions League. Champions zaubert wieder wie gewohnt. Eine Liebe, eine Zahl bis zum Tod. Es ist jeden Tag das gleiche Spiel. Auf der Straße ticken Geld verdienen. Und seit Jahren das gleiche Team. Auf der Fahne steht eins am Ziel. Wir können sagen, wir haben's riskiert. Immer gerade, egal was passiert. Dicke Wagen und bares kassieren. Wir machen Alarm, bis die Lage eskaliert.